Auf dem Münsterplatz in Neuss, wo die Lichter sanft erwachen, duftet's warm nach Waffelteig und die Kinder jubellachen. Auf der Kuppel hoch erhoben steht Quirinus still und zart. Nein, Kugeln auf dem Schild hält über Markt und Menschen wacht. Kinder singen kunterbunt, mal zu laut, mal schief wie Hund. Weihnachtsbäckerei erklingt, der Chorgesang die Stadt beschwingt. Auf der Bühne tanzt ein Weihnachtself, macht Kapriolen ohne Ende. Und die Leute klatschen fröhlich mit, so warm und rot die Hände. Sein. Neben dem großen Räuchermann stehen die Menschen Arm in Arm. Punsch, Kakao und süße Plätzchen, Buden glänzen voller Schätzchen. Und für eine kleine Weile vergisst man Last und Alltagseile. Und der gute Weihnachtsmann, roter Mantel, weißer Bart, zieht gemächlich seine Runden, wie er's jedes Jahr so mag. Mit dem Sack voll Fantasie bringt er Lächeln in die Welt. Und die Kinderaugen strahlen wie die Sterne überm Feld. Sein. Zeit des Friedens, Zeit der Nähe, wo man Schulter an Schulter steht, wo ein Lächeln Wärme schenkt und die Welt kurz stille steht. Zukunftssorgen ziehen vorüber, Kriege wirken plötzlich fern, Menschen rücken sanft zusammen, haben einander wieder gern. Von der Kuppel still und weise blickt Quirinus übers Land, hört die Lieder, sieht die Menschen, fühlt das große Weihnachtsband. Keine Schneeflocke fällt nieder, doch das Herz wird weiß und klar, denn die Weihnachtszeit in Neuss ist die schönste Zeit im Jahr. Hey ho, es leuchtet die Zeit, in Neuss liegt Weihnacht weit und breit. Die Stadt wird still, der Himmel klar, und jeder spürt, das Wunder ist da. Lichter schweben überm Platz, halten uns wie warmer Schatz, und Quirinus wacht mit Schein. So schön kann Weihnacht sein. Leise klingt ein letzter Ton über Häuser, Trüm und Stein, und im Herzen trägt ein jeder etwas Weihnachtsglück mit heim.